Ich über mich. Gar nicht so einfach, mal hier so mir nichts, dir nichts, so über sich selbst zu reden. Was macht mich aus? Wieso sollte gerade ich die Richtige sein für ein Volontariat beim Deutschlandradio? Wieso nicht all die anderen, die sich bewerben? Tja, gute Frage. Vielleicht bin ich auch nicht besser als andere. Doch eins kann ich mit Sicherheit sagen. Ich habe eine Schwäche für gut erzählte Geschichten und für Sprache an sich. Mit ihr zu spielen, zu reimen, mir Gedanken beginnen zu keimen und sich in Sätzen wiederfinden, die Gedanken bündeln und Menschen auf die Reise mitnehmen. Wo wir auch schon beim Thema wären. Das Reisen ist wahrscheinlich die Liebe meines Lebens und alles, was dazugehört. Vom sich verlieren, über Sprachen lernen, Menschen jeglicher Art zu begegnen, Geschichten zu lauschen und einzutauchen in mir zuvor unbekannte Erfahrungswelten und all diese Eindrücke aufzuschreiben. Neugierig bin ich und vielseitig interessiert. Am meisten an den kleinen und großen Geschichten des Alltags, politischen und sozialen Entwicklungen sowie globalen und lokalen Zusammenhängen. Und am liebsten ist mir dabei das Radio. Wie die Schallwellen an meine Ohren prallen und Geschichten entstehen, Wörter, die Bilder vor dem inneren Auge erzeugen und atmosphärische Klänge und Musik, die es fast schon plastisch erscheinen lassen. Das Radio als Ort der Möglichkeiten, des Austauschs und der Mitbestimmung. Ein Medium, das tiefer geht, das sich über Oberflächlichkeiten hinwegsetzt, das immer noch existiert, auch in Zeiten von Social Media und Schnelllebigkeit, das den Fernseher überlebt hat und das immer wieder schafft, sich zu erneuern und weiterzuentwickeln. Dass es Menschen ermöglicht, teilzuhaben an Kommunikation und Informationsaustausch. Weil ich das Radio als Raum verstehe, in dem Informationen nicht nur weitergegeben, sondern auch Zugänge geschaffen werden. Für Menschen, die so kein Gehör finden. Deshalb ich und deshalb der Hörfunk für mich.